Und das ist das vierte Kapitel, Mio mein Mio. Und das Kapitel heißt, kümmern sich die Sterne darum, wenn man für sie Musik macht? Am nächsten Tag ritten wir wieder zu Nonno. Zuerst fanden wir ihn nicht, aber endlich hörten wir hinter einem Hügel seine Flöte. Und dort saß er und spielte sich selbst etwas vor, während um ihn seine Schafe grasten. Als er uns sah, nahm er die Flöte von den Lippen, spuckte ein wenig, lachte und sagte, »Seid ihr wieder da?« Man konnte ihm ansehen, wie sehr er sich freute, weil wir wiedergekommen waren. Wir holten unsere Flöten hervor und dann spielten wir drei zusammen. Die Melodien wurden immer schöner und ich wunderte mich, dass wir so herrliche Weisen erfinden konnten. »Wie schade, dass hier niemand ist, der hören kann, wie gut wir spielen«, sagte ich. »Das Gras hört uns«, sagte Nonno. »Und die Blumen und die Winde und die Bäume hören, wie wir spielen und die Weiden, die sich über die Bäche neigen.« »Tun sie das?«, fragte ich. »Mögen sie es denn?« »Ja, sie mögen es sehr«, sagte Nonno. Wir spielten eine lange Zeit für Gras und Blumen und Winde und Bäume. Und doch fand ich es schade, dass kein Mensch da war, der uns hören konnte. Und wie ich das denke, sagte doch Nonno, »Wir können nach Hause gehen und meiner Großmutter was vorspielen, wenn du willst. Meiner Großmutter, bei der ich wohne.« »Wohnt sie weit weg?«, fragte ich. »Ja, aber der Weg wird kürzer, wenn wir beim Gehen Musik machen«, sagte Nonno. »Ja, ja, der Weg wird nicht lang. Wir müssen nur beim Gehen spielen«, sagte Jum Jum. Er wollte gern zu Nonnos Großmutter nach Hause gehen, und das wollte ich auch. In den Märchen gibt es immer eine alte, freundliche Großmutter, aber eine echte, lebende Großmutter hatte ich noch nie gesehen, obwohl es doch sicher recht viele gibt. Aber eine gesehen, nein, das hatte ich nie. Und deshalb dachte ich, es müsste wunderbar sein, wenn wir hingingen und Nonnos Großmutter besuchten. Wir mussten Nonnos Lämmer und Schafe alle mitnehmen. Und Miramis. Eine richtige Karawane wurden wir. An der Spitze ging Jum Jum und Nonno und ich. Dann folgten alle Schafe und Lämmer und als letzter Miramis. Er trottete langsam, beinahe wie Kalle Punt. Wir zogen über die Hügel und bliesen auf den Flöten, während wir gingen. Die Lämmchen wunderten sich gewiss, aber sicher fanden sie es lustig, denn sie sprangen die ganze Zeit munter blökend um uns herum. Als wir viele Stunden über die Hügel gewandert waren, kamen wir zu Nonnos Haus. Das war auch so ein Haus, wie man es in den Märchen findet. Ein kleines, gemütliches Haus unter einem Strohdach und davor blühte es von Flieder und Jasmin. »Seid jetzt still, wir wollen Großmutter überraschen«, sagte Nonno. Ein Fenster stand offen und man konnte hören, wie im Haus jemand beschäftigt war. Wir stellten uns in einer Reihe vor das Fenster, Nonno und Jum Jum und ich. »Jetzt fangen wir an«, sagte Nonno. »Eins, zwei, drei.« Da legten wir los und spielten eine so lustige Melodie, dass die Lämmlein tanzten und springen mussten. Und an das offene Fenster kam eine alte Frau, die sehr freundlich aussah. Es war Nonnos Großmutter. Sie schlug die Hände zusammen und sagte, »Nein, welch eine schöne Melodie!« Wir spielten ihr lange vor und sie blieb die ganze Zeit am Fenster stehen und hörte uns zu. Sie war sehr alt und sah schon etwas sagenhaft aus, obwohl sie doch nur eine richtige, lebendige Großmutter war. Nachher gingen wir ins Haus. Nonnos Großmutter fragte uns, ob wir Hunger hätten. Und wir hatten Hunger. Deshalb holte sie ein Laib Brot hervor, schnitt davon dicke Scheiben herunter und gab sie uns. Es war braunes, knuspriges Brot. Es war ein so gutes Brot, wie ich es noch nie in meinem Leben gegessen hatte. »Oh, wie schmeckt das gut«, sagte ich zu Nonno. »Was ist das für ein Brot?« »Ich weiß nicht, ob es ein besonderes Brot ist«, sagte Nonno. »Wir nennen es das Brot, das den Hunger stillt.« Auch Miramis wollte etwas zu fressen haben. Er kam und streckte den Kopf zum offenen Fenster herein und wieherte leise. Wir lachten über ihn, weil es lustig aussah. Nonnos Großmutter streichelte Miramis Nase und er bekam auch von dem guten Brot. Danach war ich durstig und als ich das zu Nonno sagte, meinte er, komm mit. Er ging mit uns in den Garten, dort sprudelte eine klare Quelle. Nonno tauchte einen Holzkübel in die Quelle und schöpfte Wasser. Und wir tranken aus dem vollen Kübel. Es war so kühles und gutes Wasser, wie ich es noch nie in meinem Leben getrunken hatte. »Oh, wie war das gut«, sagte ich zu Nonno. »Was ist das für eine Quelle?« Ich weiß nicht, ob es eine besondere Quelle ist, sagte Nonno. Wir nennen sie die Quelle, die Durst löscht. Miramis war auch durstig und wir gaben ihm Wasser zu trinken und tränkten auch die Lämmer und Schafe. Bald musste Nonno mit seinen Schafen zur Weide zwischen den Hügeln zurückwandern. Er bat seine Großmutter, ihm seinen Mantel zu geben. Den brauchte er, um sich darin einzuwickeln, wenn er nachts draußen zwischen seinen Schafen schlief. Sie gab ihm einen braunen Mantel und ich fand, Nonno konnte froh sein, dass er draußen auf der Erde schlafen durfte. Ich hatte es noch nie getan. Benka und seine Eltern sind manchmal mit den Rädern unterwegs und zelten. Sie schlagen ihr Lager an einem Waldrand auf und haben Schlafsäcke mitgenommen, in denen sie nachts liegen. Benka meinte immer, es sei das Lustigste, was er kenne, und ich glaube ihm das auch. Dürfte ich doch auch einmal eine ganze Nacht im Freien bleiben, sagte ich zu Nonno. Das darfst du doch, sagte Nonno. Komm mit. Nein, sagte ich. Mein Vater, der König, wird unruhig, wenn ich nicht nach Hause komme. Ich kann ja zu unserem Herrn, dem König, gehen und ihm sagen, dass du heute Nacht draußen auf der Erde schläfst, sagte Nonnos Großmutter. Und zu meinem Vater auch, fragte Yum-Yum. Zum Rosengärtner auch. Nonnos Großmutter nickte. Darüber wurden wir so froh, Yum-Yum und ich, dass wir höher hüpften und sprangen als die Lämmchen. Aber Nonnos Großmutter zeigte auf unsere kurzen weißen Kittel und sagte, wenn der Tau fällt, werdet ihr frieren. Und plötzlich sah sie ganz traurig aus und sagte mit einer sehr leisen Stimme, ich habe noch zwei Mäntel. Sie ging zu einer alten Truhe, die in einer Ecke der Stube stand, und holte zwei Mäntel hervor, einen roten und einen blauen. Die Mäntel meiner Brüder, sagte Nonno. Auch er sah traurig aus. Wo sind deine Brüder? Fragte ich. Ritter Kato, flüsterte Nonno. Der grausame Ritter Kato hat sie geraubt. Noch während er das sagte, wieherte Miramis draußen laut auf, als hätte ihn jemand gepeitscht. Jedes Lämmchen sprang ängstlich zu seiner Mutter und alle Schafe blökten, als sei ihre letzte Stunde gekommen. Nonnos Mutter gab mir den roten Mantel und Yum-Yum den blauen. Sie gab Nonno einen Laib von dem Brot, das Hunger stillt, und einen Krug mit Wasser aus der Quelle, die Durst löscht, und dann wanderten wir über die Hügel wieder denselben Weg zurück, den wir gekommen waren. Ich war traurig über das, was mit Nonnos Brüdern geschehen war, aber ich konnte es nicht lassen, froh darüber zu sein, dass ich im Freien schlafen durfte. Als wir zu dem Hügel kamen, bei jener Weide, die sich über den Bach neigt, hielten wir an und Nonno sagte, wir wollten hier unser Lager für die Nacht aufschlagen. Und das taten wir. Wir zündeten ein Feuer an, ein großes, warmes und herrliches Feuer. Wir setzten uns um das Feuer und aßen von dem Brot, das Hunger stillt, und tranken von dem Wasser aus der Quelle, die Durst löscht. Der Tau fiel und die Dunkelheit kam, aber das machte nichts, denn am Feuer war es warm und hell. Wir wickelten die Mäntel um uns und legten uns dicht ans Feuer, und um uns her schliefen die Schafe und Lämmer, und Miramis graste in der Nähe. Wir lagen da und hörten den Wind durch das Gras gehen und sahen Feuer, die in der Ferne angezündet wurden. Viele, viele Feuer leuchteten durch die Nacht, denn es gab viele, viele Hirten auf der Insel der grünen Wiesen. Und aus der Dunkelheit hörten wir jene alte Melodie, von der Nonno gesagt hatte, dass die Hirten sie schon vor tausend und abertausend Jahren gespielt hätten. Ja, wir lagen da und sahen die Feuer und hörten die alte Melodie. Sie kam zu uns von einem Hirten, den wir nicht kannten, aber er spielte für uns durch die Nacht. Und es war, als ob diese Melodie gerade von mir etwas Besonderes wollte. Am Himmel leuchteten die Sterne so groß und hell, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Ich lag im Gras und sah sie an. Ich drehte mich auf den Rücken und hatte es warm in meinem roten Mantel und sah die Sterne an. Ich musste daran denken, dass wir für das Gras musiziert hatten und für die Blumen und die Winde und die Bäume, und Nonno hatte gesagt, sie hätten es gern. Aber wir hatten nicht für die Sterne gespielt. Kümmern sich die Sterne darum, wenn man für sie Musik macht? Wenn ich das nur wüsste. Ich fragte Nonno und er sagte, er glaube es. Und wir setzten uns auf, holten unsere Flöten hervor und spielten auch den Sternen noch ein kleines Lied.